No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Baby, komm schon rein und wir fahren durch die Stadt. Das sollte, dass du heute trägst, da wird meinem Verstand. Ja, sie regt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank. Aber jeden meiner Gucci-Pullis wäscht sie mit der Hand. Komm, wir fahren ins Hotel, baby, lass uns einfach rumliegen. Wir rauchen Joints, gucken Netflix, ich bin zufrieden. Manchmal sind wir laut, wenn wir uns lieben. Aber manchmal so still, dass ich glaub, ich hör dein Blut fließen. Baby, lass uns losfliegen. Ich halte dich fest, du wirst nie wieder frieren. Wir fliegen nach Hawaii und gehen völlig am Strand spazieren. Ich will noch so viel probieren, so viele schöne Ziele. Marokko, Chile, ist das echte Liebe? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir, ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, na, na, na. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Steig rein und wir fahren direkt zu mir. Du liebst das lilane Papier, na, na, na, na, na, na. Aber sagst du bist verliebt. Ich steh vor meiner Tür und du gehst so wie Dynamit. Ja, sie regt mich manchmal auf, doch ihr Lächeln bringt mich runter. Ja, sie kennt den Bratermann, sie kennt sogar meinen Bunker. Ja, ich fühl mich frei, wenn ich einfach mit dir rumfahr. Komm, wir fliegen nach Dubai und ich kauf die fette Klunker. Denn ich bin kein Pumper, doch bring dich bis zum Ende der Welt. Bis sie unter uns zerfällt. Nein, ich hab mich nie verstellt. Doch ich frag mich, ist das alles echt? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir, ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, na, na, na. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Na na na na na na. Berliner.